Am Börsengang von Facebook an der Nasdaq hatten ja so manche ihre Zweifel, dass es aber nun doch heftiger kommt als erwartet, hat doch überrascht. Erst der ziemlich schwache Start, dann Milliardenverluste gleich zu Beginn, dann ist von Insider-Informationen für bestimmte Käufer die Rede und nun soll sich angeblich auch noch die New Yorker Börse Facebook unter den Nagel reißen wollen, von der Nasdaq abwerben. Grund genug nachzufragen, ob und wie sich die US-Presse damit befasst. Wir haben Brent Goff von der Deutschen Welle gebeten, nachzuschauen. Hallo, Herr Goff. Schönen guten Tag. Wie sieht es denn nun aus? Facebook ganz vorn und ganz groß? Das stimmt. Ich meine, heute können wir sagen, wow, was für ein Unterschied eine Woche machen kann. Letzte Woche um diese Uhrzeit haben alle Journalisten in den USA die ganze Berichterstattung nur positiv über den Börsengang von Facebook berichtet. Und jetzt haben wir das Gefühl, wir befinden uns in einer ganz anderen Welt. Alle Zeitungen, von der New York Times bis Los Angeles Times, alle Fernsehsendungen, ABC, CNN, die sehen heute schwarz. Es ist unglaublich, dass die Berichterstattung, unglaublich wie negativ alles geworden ist. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, die Schlagzeilen. Anleger bei Facebook oder die Berater bei Facebook haben die Nachfrage von Aktien misskalkuliert. Das steht in der New York Times. Washington Post berichtet, Investoren klagen Facebook und Anlageberater. Hier, ich glaube, diese Facebook-Geschichte ist ein prima Beispiel, wie die Presse in den USA, die bauen sehr gern Stars des Augenblicks auf, und wenn die Erwartung zu hoch ist, dann bauen sie diese Stars auch genauso schnell ab. Und das ist genau, was wir diese Woche sehen. Und auch brutal abgebaut. Aber sehr. Es ist auch sehr interessant, in der New York Times, man findet kein einziger Kommentar zu dieser Enttäuschung von der Börsengang. Und ich glaube, dieses Stillschweigen spricht Bände über die Berichterstattung. Haben die Journalisten sich aber auch gründlich geirrt vorher? Ja, ich meine, letzte Woche habe ich mit Kollegen in New York gesprochen, weil, ich meine, wir haben das auch in meiner Sendung, wir haben Facebook natürlich auch gehabt, und ich habe einige Kollegen interviewt und alle haben mir gesagt, es ist fast unmöglich, diese Woche einen Händler oder einen Anlageberater zu finden, der Nein zu diesem Börsengang findet. Und heute sagen alle, ja, das haben wir gewusst. Aber Schadenfreude ist nicht dabei, oder? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Ja, da müssen Sie zwischen den Zeilen lesen. Ich habe selber im Facebook letzte Woche eine von diesen sogenannten Flash-Umfragen gemacht und ich habe meine Zuschauer gefragt, ob sie dann Facebook-Aktien kaufen. 99% haben Nein gesagt. Und diese Woche kommen neue E-Mails und alle sagen, ja, wir hatten recht. Ich glaube, Schadenfreude ist schon dabei. Ich habe den Hörern, das haben Sie vielleicht noch nicht gehört, noch ein zweites überraschendes Thema versprochen, weil wir haben uns ja beide vorher schon mal ein bisschen abgestimmt. Ja. Es gibt ein zweites großes Thema in den amerikanischen Medien und das ist Europa. Ja, stimmt. Wieso das? Ja. Wie Sie wissen, wie wir alle wissen, wenn man über den Euro in Amerika berichtet, ist man sowieso eher negativ eingestellt. Das war immer so. Aber jetzt sieht die Presse 100% schwarz, was die Zukunft des Euros angeht. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. CNBC, das ist dieser Business-Sender, eine der Hauptmeldungen des Tages heute. Citibank gehe davon aus, Griechenland verlässt die Eurozone nächstes Jahr. Die neue Währung in Griechenland wird sofort um 60% abstürzen. Der Wall Street Journal berichtet heute Morgen, die Eurozone verliere immer mehr Stütze. Und die drei Stütze, die jetzt weg sind, berichtet die Zeitung, sind die Wahl in Griechenland. Zweitens Angela Merkels erneutes Nein zu Eurobonds. Und dritte, die neueste Zeichen, dass die deutsche Wirtschaft nicht stark genug sei, um Europa raus aus dieser Krise zu holen. Und gibt es eine Empfehlung, die Notenpresse anzuwerfen? Nein, das ist der Punkt. In diesem Fall ist die Presse in den USA nur damit beschäftigt, die Eurozone zu bestrafen. Ich habe das Gefühl, hier findet man sehr viel Schadenfreude, weil als die Euro, sage ich mal, ins Leben gerufen wurde vor 10 Jahren, war die Berichterstattung auch sehr negativ. Und jetzt, dass es wirklich kritisch wird, da finden Sie viele Kommentatoren und die sagen, ja, das haben wir die ganze Zeit gesagt und jetzt sind sogar die Deutschen nicht stark genug, um dieses Krise irgendwie wegzudenken. Wir geben uns Mühe, die Kollegen eines Besseren zu belehren. Dankeschön, Brent Goff von der Deutschen Welle. Dies war die Ortszeit heute Mittag. Der Länderreport kommt nach den Nachrichten, beschäftigt sich mit einem anderen Ende, nämlich dem Ende des Bergbaus im Saarland. Elke Durak war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. We'll be right back.